Fische Heide, märkischer Sand. Sind des Werkers Freude, sind sein Heimatland. Sind des Werkers Freude, sind sein Heimatland. Steige hoch, steige hoch, rote Ahnen. Thank you.